Joachim Ringelnatz, Tante Qualle und der Elefant. Die Tante Qualle schwamm zum Strand. Es liebte sie ein Elefant, mit Namen Hildebrand genannt. Der wartete am Meeresstrand mit einem Sträußchen in der Hand. Das übergab er ihr galant und bat um Tante Quallens Hand. Da knüpften sie ein Ehband. Der Dr. Storch, der abseits stand, der dachte, armer Hildebrand. Worauf er weiterging und lachte. Warum der Storch wohl sowas dachte?